Logik der Nachhaltigkeit und Technik der Haushaltssanierung. Es gibt in jedem Land, wenn auch in unterschiedlichem Umfang, Ineffizienzen bei der Abgabenerhebung. Es gibt Steuerflucht, Besteuerungslücken, unsinnige Abgaben. Es gibt überall ganze Felder denkbarer Abgabenerhebung, die aus historischen Gründen tabuisiert sind, aber sehr ergiebig wären, ohne große gesellschaftliche Schäden zu bewirken. Das Recht ist von sehr unterschiedlicher Qualität, ebenso die Ausbildung und Motivation der staatlichen Finanzbeamten. Auch kann Art und Qualität der Abgabenerhebung nicht getrennt werden von der Leistungsfähigkeit der Gerichtsbarkeit, von den Sanktionsregimen gegen Steuersünder, von der allgemeinen Staatstreue und den gesellschaftlichen Traditionen eines Landes. Objektiv hat es der politische Entscheidungsapparat eines Landes jedenfalls in der Hand, ganz unterschiedlich aufgebaute Abgabensysteme mit ganz unterschiedlichen Abgabenniveaus zu verwirklichen. Ob dann am Ende der Anteil der staatlichen Abgaben am BIP 24% wie in den USA, 29% wie in der Schweiz, 31% wie in Griechenland, 37% wie in Deutschland, 43% wie in Frankreich und Italien oder 46% wie in Schweden beträgt, ist Ausdruck unterschiedlicher Präferenzen und unterschiedlicher Machtverhältnisse, vor allem aber Ergebnis der konkreten politischen Entscheidungen in einem Land. Genauso ist es mit der Ausgabenseite des Staatssektors. Jede einzelne Position ist ein Ergebnis politischer Entscheidungen und kann grundsätzlich geändert werden, wenn auch vielleicht nur mit erheblicher politischer Kraftanstrengung und auf lange Sicht. Auch auf der Ausgabenseite eines Staatssektors liegen grundsätzlich alle relevanten Einflussgrößen in der souveränen Entscheidung der gewählten oder sonst wie zur Macht gekommenen politischen Organe. Hat ein Land einen qualitativ schlechten oder korrupten, möglicherweise kleptokratischen politischen Entscheidungsapparat, so werden der Wille und die Kraft zur Änderung dieses Zustandes regelmäßig von innen aus dem Land selber kommen müssen. Alle Änderungen aber, die auf höhere Abgabenquoten und niedrigere Ausgabenquoten gerichtet sind, kosten politische Kraft und sie kosten Zeit, bis sie wirksam werden. Größere Einsparungen sind dabei kaum je möglich ohne gestalterische Fantasie und umfangreiche inhaltliche Überlegungen. Die politischen Vorläufe, bis es zu einer Entscheidung kommt, sind häufig lang. Außerdem dauert es oft Jahre, manchmal viele Jahre, bis eine Einsparentscheidung fühlbar die Ausgaben entlastet. Der dazu nötige zeitliche und inhaltliche Atem, aber auch die Motivation und das nötige Aggressionspotenzial, solche Entscheidungen anzugehen, sind in der Politik häufig nicht vorhanden. Das der Politik vorgeworfene kurzfristige Denken kommt vor allem da zur Geltung, wo die zu treffenden Entscheidungen unangenehm sind, wichtige Interessengruppen oder Wählerschichten berühren, beziehungsweise auf die Feindschaft der Medien stoßen.